4. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Weihnachten von Ida John. Mach auf die Tür und blank das Haus. Es kommt mit Klang und Strahl der Tag durch Schnee und Sturmgebraus ins engste Erdental. Wie Frühling strahlt der Weihnachtsstern in jede dunkle Nacht. Erlösung schimmert nah und fern bei seiner Wunderpracht. Wohl krächzt der Raben schwarzer Chor, es starrt in Frost der See. Mit stummer Bitte übers Rohr nach Futter späht das Reh. Manch Menschenkind, verirrt vom Weg mit schwerer Last allein, sieht furchtsam vor verschneitem Steg und weiß nicht aus noch ein. Doch sacht um Eis und Tränen geht vom Lenz ein Traumeshauch. Es weicht die Nacht, Verheißung weht. Sei still, dich grüß ich auch. Millionenfach im weiten Raum erglänzt der Lichterbann. Im Wald den jüngsten Tannenbaum fasst heimlich Sehnen an. Wie freudlos ruht das Schneegewand auf seinem Nadelgrün. Er sehnt sich nach der Kerzenbrand, die hell am Christfest glühen. Kein Hof so arm, so schmal kein Herd, kein Mensch in Dorf und Stadt, dem Liebe nicht sein Tisch beschert, der nichts zu spenden hat. Es schweigt der Kampf um Glück, berührt von jenem Wundergeist, der Könige zur Krippe führt und Hirten singen heißt. Die Weihnachtsglocken heben an, sie läuten Freude ein. Frohlock auch du und tritt heran, mit Kindern Kind zu sein. Ende von Weihnachten, gelesen von Jessi, November 2024.